欢迎收听 Tägliche Apfel， 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。Guten Tag, Herr Weber. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Meine Waschmaschine ist gestern plötzlich kaputt gegangen. Guten Tag, kein Problem. Was genau ist denn passiert? Während die Maschine lief, ist plötzlich Wasser aus dem Schlauch ausgelaufen. Ich musste sofort den Stecker ziehen. Das klingt nach einem Defekt am Zulaufschlauch. Ich werde das jetzt prüfen. Können Sie das sofort reparieren oder brauchen Sie ein Ersatzteil? Ich habe die gängigsten Teile im Wagen. Wenn es nur der Schlauch ist, geht das schnell. Und wie hoch ist der Kostenvoranschlag? Ich möchte keine unerwarteten Kosten haben. Die Reparatur wird etwa 80 Euro kosten, inklusive Arbeitszeit. Das ist fair. Schreiben Sie mir danach bitte eine detaillierte Rechnung. Ich brauche sie für meine Versicherung. Natürlich, ich fange direkt an. 刚才这段对话非常实用。我们来仔细看看里面的内容。首先 ，Stefan 提到他的 Waschmaschine， 也就是洗衣机，昨天突然 kaputt gegangen， 这是动词 ，kaputt gehen 的完成式，意思是坏掉了。 没错。接着 ，Stefan 解释发生了什么事，他用了一个很重要的语法，就是用 während 引导的时间从数字句。他说 ，während die Maschine lief， 意思是当机器在运转的时候。 大家要注意，在使用 während 的字句中，动词要放在句尾，像这里的 lief。所以当时谁从 Schlauch， 也就是软管，突然 ausgelaufen 流了出来。 这时候 Stefan 说 ：“Ich musste sofort den Stecker ziehen。”这里出现了我们今天的第二个语法重点：情态主动词的过去式 musste 是 müssen 的过去式，表示当时必须拔掉。Stecker, 插头。 维修工 Weber 先生检查后觉得是进水管有 defect， 也就是缺陷或故障。他说他会 prüfen 检查一下。 Stefan 很关心能不能马上修理，还是需要 Ersatzteil 备用零件。而且他还询问了 Kostenvoranschlag， 这个字很长，意思是估价。 Weber 先生预估这份 Reparatur， 也就是维修费用，大约是80欧元。最后 ，Stefan 要求一份详细的 Rechnung 账单，一边向保险公司申请理赔。 希望大家学会了这些实用的家用维修词汇与语法。我们下次见。